103,1 Radio Rind. Für meinen Stuhlgang nehme ich mir Zeit. Kacken kann man nicht zu zweit. Aber zu dritt. Ach so. Ach so, okay, okay. An meinem Arsch, da sind zwei Backen. Die sind zum Kacken. Es ist schaffen, diese Pause zu überbrücken. Beantworten Sie Frage mit... Falsch. Boah, Futterbacken. Eine Backe. Auch nicht vom Bottich. Das Reimschema wird jetzt gegrillt. Ach Mann. Weißt du, irgendwann geht's ja nicht mehr. Das Reimschema wird jetzt gekillt. Wer sich... Nee, ist zu lang, ne? Ich hab über... Lasst uns ein Fass aufmachen! Also wie jetzt? Mit was drin? Oder im Sinne von dieser Metapher ein Fass aufmachen? Ich hatte in der Schule kein Mathe. Bonn. Der Geruch wird immer schlimmer. Verdauung ist ein gutes Gefühl. Du kommst aber wirklich nicht. Essen raus! Essen raus! Ich esse 2-3 Steaks to go für unterwegs, danach für Erdkind. Gartenlaube, Mann! Ach, das war jetzt doof. Das Reimschema wird jetzt gekillt, weil sich das leichter macht. Danach wird rein. Es wird. Nein. Niemand hört gerne Dinge über stärkehaltige Produkte. Krach! Oh! Oh! Oh! Gon, du bist zu lang. Ha, so ein Arsch. Ich wäre gern. Nee, scheiße. Niemand hört gern Dinge über stärkehaltige Produkte. Als ob mich das interessiert. Interessiert. Jetzt gleich? Ja. Achso. Verdammt. Verdauung ist ein lustiges Spiel. Kacken ist wie Kacke. Ich schmeiß ihn auf den Karton und er platzt. Entschuldigung. Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie werden umgehen zu... Diese Welt lässt sich nicht erklären. Du Arsch. Sie ist viel zu kompliziert. Du Sau. Ich weiß, das hört man nicht so gern. Mann. Mondklops. Heute geht's um Mutanten. Welches? Nein. Das passt nicht. Und was sagst du denn dazu, Bezug? Nackig. Das darfst du denn machen. Mann! Das darfst du denn machen. Niemand hört! Warte mal. Ach. Und. Ich weiß, das hört man nicht so gern. Also, scheiße! Jetzt. Reizthema! Sind doch Rinder. Sandfrau! Schrump! Mit Wurst! Oh mein Gott. Ah. To the show in the Stall. That is really a motherfucker. What you are laughing here about nochmal. verdarbt durch Verdurb. Verdauung ist ein lustiges Spiel. Scheiße. Scheiße, ich verkack den ein. Wie denn, Mann? Ach nee, das hab ich. Wurzelgnom! Das Reimschema wird. War es richtig, ja? Ja, war ziemlich richtig. Sag! Zu früh. Ja, zu spät. Und im Gesicht sind auch zwei Backen. Die sind aber nicht zum Kacken. An meinem Arsch, da sind zwei Backen. Ja, nun ist doch mal genug, Mensch.